Good morning, last day of our series of the enemy of the soul. Guten Morgen, letzter Tag unserer Serie Feinde unserer Seele. It's the book of wisdom. Die Sprüche sind das Buch der Weisheit. So we need to learn a lot from Proverbs. Wir müssen viel von den Sprüchen lernen. Look what it says in chapter 26, verse 20. Schau, was in Sprüche 26, Vers 20 steht. Without wood, a fire goes out. Where there is no gossip, a quarrel dies down. Wo das Holz zu Ende geht, erlischt das Feuer. Und wo kein Verleumder ist, kommt der Zank zur Ruhe. So look at this. Schau das an. As long as we keep gossiping, the fire keeps burning. Solange wir Klatsch und Tratsch im Feuer halten, brennt es weiter. So basically what Proverbs is telling us, when we quit the gossiping, the fire is going to go out. Grundsätzlich sagt der Vers, wenn wir mit dem Geschwätz aufhören, wird das Feuer erlöschen. What was one of the things that Jesus promised in the Beatitude? Was war eines der Dinge, die Jesus in den Seligpreisungen versprach? He said what? Was sagte er? Blessed are the peacemakers. Selig sind die Friedfertigen. Because they will be called sons of God. Denn sie werden Gottes Kinder heißen. You see, God is the peacemaker, not the gossiper. Gott ist der Friedensstifter, nicht das Klatschmaul. Think what's happening right now. Before God. Denke, was gerade jetzt vor Gott passiert. There is the accuser of the brethren trying to accuse us day and night. Da ist der Ankläger der Brüder, der versucht Tag und Nacht anzuklagen. And there is also Jesus. Und da ist auch Jesus. Making intercession for us. Der für uns Fürbitte tut. So basically when the devil accuses us before God. Wenn der Teufel uns vor Gott anklagt. You know, God is not saying, hey, don't talk bad about my children. Dann sagt Gott nicht, hey, sprich nicht schlecht über meine Kinder. But Jesus says, look at me. Aber Jesus sagt, schau mich an. I paid to make peace. Ich bezahlte, um Frieden zu machen. So while the devil accuses, Jesus represents himself as the peacemaker. Während der Teufel anklagt, repräsentiert Jesus den Friedensstifter. And that's what we need to also join. We need to join the ministry of Jesus to make peace and restoration. Dem müssen wir uns anschließen. Wir müssen uns in den Dienst von Jesus stellen, um Frieden und Wiederherstellung zu machen. And not join the ministry of the devil. Und uns nicht in den Dienst des Teufels stellen. You know, there's something else that I have found out. Es gibt etwas anderes, das ich herausgefunden habe. That there are certain things that are very contagious. Dass es Dinge gibt, die sehr ansteckend sind. Unbelief. Unglaube. When there is an atmosphere of unbelief, I have to leave. Wenn eine Atmosphäre des Unglaubens herrscht, dann muss ich gehen. Unless I have the opportunity to change the atmosphere. Es sei denn, dass ich die Möglichkeit habe, die Atmosphäre zu ändern. Because unbelief is very contagious. Unglaube ist sehr ansteckend. Negativism is very contagious. Negativität ist sehr ansteckend. So is gossip. Genauso ist Verleumdung. Before we realize, we are sucked into that same stuff. Bevor wir es realisieren, sind wir im selben Zeug gefangen. Do you know, there was a scripture that my dear Debbie used so much in raising our two sons. Es gab eine Schriftstelle, die meine liebe Debbie in der Erziehung unserer beiden Söhne viel benutzte. And that is 1 Corinthians 15, verse 33. Und das ist 1. Korinther 15, 33. Do not be misled, because bad company corrupts good character. Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. You know, and when we sit with the people who gossip, we ourselves can easily get corrupted. Wenn wir mit den Menschen zusammensitzen, die tratschen, können wir selbst so leicht beeinflusst werden. And now, there's another thing. Da gibt es noch einen weiteren Aspekt. You know, many times gossip reveals your own heart. Oft enthüllt Verleumdung dein eigenes Herz. Because, do you know what I've found out when I studied the heart? Weißt du, was ich herausgefunden habe, als ich das Herz studiert habe? What bothers you more than any other thing in the other person? Was dich mehr als alles andere an einer anderen Person stört? Is usually some unknown areas, some hidden areas in your heart that you will not be able to deal with. Sind normalerweise unbekannte und verborgene Gebiete in deinem Herzen, die du nicht zu bewältigen in der Lage warst. That's why I always like to say, your reaction to anything or anyone is a mirror of your own heart. Deshalb sage ich gerne, deine Reaktion auf irgendetwas oder irgendjemanden ist ein Spiegel deines eigenen Herzens. So remember that. Erinnere dich daran. Many times when you gossip about other people, in reality it doesn't show anything about them because your perception could be so off. Oft, wenn du über andere Leute tratscht, sagt es in Wirklichkeit nichts über sie aus, weil deine Wahrnehmung so ungenau sein könnte. It surely shows your heart. Es zeigt allerdings dein Herz. So let us walk in the unity of the Spirit. Lass uns in Einheit mit dem Geist leben. Do you know, there's something that I'm very passionate about, and that's unity of the Spirit. Es gibt etwas, das mich begeistert, und das ist das Wandeln im Geist. I'm passionate about the true church of Jesus Christ that doesn't worry about uniformity, but understands true unity. Ich bin leidenschaftlich für die wahre Gemeinde Jesu Christi, die sich nicht um Einheitlichkeit sorgt, sondern die wahre Einheit versteht. You know, we as the Church of Jesus, we have confused these two things in general. Wir als die Gemeinde Jesu haben diese beiden Dinge generell verwechselt. So what do we do? Also, was machen wir? We believe if we all think the same thing, say the same thing, act the same thing, we have real unity. Wir glauben, dass wenn wir alle das Gleiche tun, das Gleiche denken, gleich handeln, wir wahre Einheit haben. In fact, I believe that's not only no unity, I don't believe that unity, I believe it's the opposite. Ich glaube, dass es nicht nur keine Einheit ist, sondern dass es das Gegenteil ist. Because the Bible says we are a body. Denn die Bibel sagt, dass wir ein Leib sind. So look at your body. Schau deinen Körper an. If every single member does the same thing, every single member acts just like the hand, there's no unity in the body. Wenn jedes einzelne Glied das Gleiche tut, jedes einzelne Glied sich wie die Hand verhält, gibt es keine Einheit im Körper. It's a monster. Es ist ein Monster. In the church, that's what we've created. In der Gemeinde haben wir dies kreiert. What's unity? Was ist Einheit? When every member does the God-ordained part, which is completely versatile. Wenn jedes Glied seinen von Gott bestimmten Teil vollständig und vielseitig erfüllt. Once we learn to walk in love and honor and care for one another. Wenn wir lernen, miteinander in Liebe zu wandeln und einander zu ehren. Cover the sin of one another. Gegenseitig die Sünde zudecken. Be kind and loving and gracious to one another. Freundlich, liebevoll und gnädig zueinander sind. Keep checking our own hearts. Unser eigenes Herz immer wieder überprüfen. That's when we will be the true church. Dann werden wir die wahre Gemeinde sein. You know, today there was a conversation of the group that we have here on my Telegram. Heute gab es in der Telegram-Gruppe eine Diskussion. There are only 3 people in this group, 4 people in this group. Es gibt nur 4 Leute in dieser Gruppe. And all 4 are in a certain leadership position in the ministry. Und alle 4 sind in dem Dienst in einer bestimmten Führungsposition. And we try to resolve a problem with a person that contacted us. Wir versuchen ein Problem mit einer Person zu lösen, die mit uns in Kontakt steht. You know, that is trying to get something, anyhow. I don't want to go into details. Sie versucht etwas zu bekommen, wie auch immer. Ich gehe nicht in die Details. So I put the screenshot of the last, I don't know, was it 5 days or 6 days of conversation with them and the support and other people from the team on this group. Ich stellte das Bildschirmfoto über die Konversation mit ihnen, mit dem Support und mit den anderen Mitgliedern der Gruppe der letzten 6 Tage in unsere Telegram-Gruppe. You know, there were a lot of emails and WhatsApp messages between this person, who has nothing to do with our ministry, but who wants to get a course. Es gab viele E-Mails, WhatsApp-Nachrichten mit dieser Person, die nichts mit dem Dienst zu tun hat, jedoch einen Kurs belegen will. And anyway, I said to my team, I said, people, will you please, one of you, resolve this? Ich bat mein Team, dass sich einer aus meinem Team darum kümmert. And one of the guys who leads a certain department of the ministry said, Reinhard, we're on top of it. Ein Mann, der einen gewissen Teil des Dienstes leitet, sagte, Reinhard, wir haben es im Griff. He said, but let me tell you something, Reinhard, some people are just very, very difficult people. Aber lass mich dir was sagen, Reinhard, es gibt Leute, die einfach sehr, sehr schwierig sind. Because honestly, the person who wanted the course, she made things very, very complicated. Ehrlich, die Person, die den Kurs belegen will, macht die Dinge sehr, sehr kompliziert. You know what I said? Weißt du, was ich sagte? I said, listen. Ich sagte, hör zu. Isn't that just how we are too? Sehen wir nicht auch so? We are very complicated for Jesus and yet he loves us graciously, kindly and he always helps us out. Wir sind mit Jesus sehr kompliziert und doch liebt er uns gnädig, freundlich und hilft uns immer. So that's what we're going to do with this person too. Das werden wir auch mit dieser Person tun. And the leader of this ministry department said, yes, Reinhard, that's how we do it here. Und der Leiter sagte, ja, Reinhard, so machen wir das hier. Always remember. Erinnere dich immer. Jesus doesn't gossip about you. Jesus verleumdet dich nicht. He covers your mess. Er bedeckt dein Chaos. Let's do the same thing in walking through unity. Lass uns dasselbe tun und in wahre Einheit wandeln. Honoring and celebrating our diversity. Indem wir unsere Vielfalt ehren und feiern. I shall see you tomorrow. Ich sehe dich morgen. We'll go to the seventh enemy of the soul. Wir werden zum nächsten Feind unserer Seele übergehen. Bye bye. Ciao, ciao.